Good evening. Einen schönen guten Abend. How's everyone doing? Wie geht's euch heute Abend? So good. Pastor Rob is in Israel. Pastor Rob ist in Israel. And actually, he's on the phone. He'd like to talk to you. Der ist auch im Telefon. Der möchte mit euch sprechen. Hi, good evening. This is Pastor Rob. How are you guys doing? Ja, good. Hey. Schönen guten Abend. Das ist der Pastor Rob. Wie geht's euch? Okay, we're down. Where are we? We're in. Wo sind wir? We were at Masada today. Wir waren Masada. And, heute. We're having an absolutely incredible time. Wir hatten einfach eine unglaubliche Zeit. One of the reasons. Wait, all right. I'll give you time to translate. Ja, das. Danke, danke. Thank you. We have a guide who's from Germany. Wir haben da einen Mann von Deutschland. And he's a historian. Er ist ein Geschichtswissenschaftler. He's a born again Christian. Er ist wiedergeboren, er ist Christ. And he's a spirit-filled believer. Und er ist ein Gläubiger, der wirklich vom Geist geführt ist und erfüllt ist. And he is giving us insight into the past, the present, and the future of Israel. Gibt uns einfach einen Einblick in Vergangenheit, Gegenwart und auch in die Zukunft Israels. So as I stated this morning, wie ich heute früh bereits gesagt we're habe, not on vacation. Wir haben hier keinen Urlaub. It's more of a mission. Es ist vielmehr wie eine Mission. And we are not tourists. Wir sind nicht Touristen. As much as we are students. Sondern vielmehr sind wir Studenten. Tomorrow night we're headed for Jerusalem. Am Morgen geht's dann nach Jerusalem. We spent this last 6 days in the north. Wir waren 6 Tage im Norden. And also in the south. Aber auch im Süden. And it's absolutely life changing. Es ist wirklich lebensverändernd. But so inspiring is to hear the in-depth historical account of what God has done here and what God is doing at the moment. Es ist so inspirierend. I just want to say shalom from all of us here. Das ist sehr inspirierend, ja. We have 11 of us on the bus. The bus can hold 45 people. Der Bus ist voll mit 25 Leuten. But because our team is small, we can move fast. Ja, weil er vergleichsweise klein ist, ist er doch schnell. We don't have to wait for anybody. Wir müssen nicht auf Leute warten. Most of the time they're waiting for me. Meistens warten sie auf mich. Because I'm taking a lot of pictures and taking a lot of video. Weil ich sehr viele Fotos mache, auch Videos. So God bless you all. We wish you were here. Gott segne euch alle, wir vermissen euch hier. And Baruch haba, Hashem Adonai. Gesegnet seid, der da kommt im Namen des Herrn. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ja, gesegnet seid, der da kommt im Namen des Herrn. God bless you all. Gott segne euch alle. Wir lieben euch alle. Have a great service. Und wir sehen uns zum nächsten Samstag. Und nächsten Sonntag bin ich dann wieder da. Not bad with that translation there, Axel. Yeah. We have a video for you. We recently had a Romanian night. Wir hatten gerade Rumänien-Nacht und wir haben ein Video davon gemacht. It was fantastic. We had about 160, 170 people. Es war einfach fantastisch. Wir hatten so 160, 170 Leute. There was videos and testimonies and food and worship. Videos, Zeugnisse, was zu essen, Anbetung. Es war ein super Abend. Well done to everyone involved in organizing that and as well the mission trip. Also super gemacht für alle, die das organisiert haben, auch für die, die beim Missionsreise dabei waren. It's amazing to see what God is doing in our midst. Es ist einfach erstaunlich zu sehen, was Gott in unserer Mitte macht. So Pastor Rob will be back next Sunday. Nächsten Sonntag wird der Pastor Rob wieder da sein. I'm sure full with pictures and videos and stories. Ich denke, er wird einfach voll mit Bildern und Videos sein und kommen. In case you don't know me, my name is Rob. Wer mich nicht kennt, ich bin Rob. That's Axel. Ich bin der Axel. And tonight I'd like to talk to you about a very basic message. Heute Abend möchte ich mit euch über eine sehr grundlegende Botschaft sprechen. The pro- progression of a Christian walk. Einfach das Fortschreiten in dem christlichen Wandel. And three phases. In dem christlichen Wandel gibt es eigentlich drei Phasen. And a couple questions which I had along my walk so far. Und da gibt es ein paar Fragen, die ich behandeln möchte, die ich in meinem Wandel mit Christus einfach hatte. And yeah. So the first phase is the introduction phase. Die erste Phase ist so die Einführungsphase. It's when we move from being lost to being found. Das ist einfach, wenn wir diese Veränderung erleben von verloren sein hin und gefunden sein. Do you all remember that time in your life when you received Jesus? Könnt ihr euch erinnern an den Moment in eurem Leben, als ihr Jesus empfangen habt? When we ask God, thank you for sending your son to die for us. Als wir Gott gebeten haben und gesagt, danke, dass du Jesus gesandt hast, dass er für uns gestorben ist. And we asked him to come be a part of our life. Und dann haben wir ihn gebeten, dass er hineinkommt in unser Herz, dass er Teil unseres Lebens wird. I remember when I was, I guess I must have been 8 or 9. Ich kann mich daran erinnern, als ich so 8 oder 9 war. I grew up in a Christian home. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. My father is a pastor. Mein Vater ist ein Pastor. And around 8 or 9, I reached my age of accountability. Und so mit 8 oder 9 Jahren habe ich auch für mich das Alter erreicht, wo ich dann auch zur Verantwortlichkeit gelangt bin. And I knew enough to start my Christian walk then. Und ich habe genug gewusst, um einfach die Entscheidung zu treffen, meinen christlichen Wandeln da zu beginnen. And for me, that was when I was born again. Und das war für mich der Moment, wo ich wiedergeboren wurde. It was, you know, it says in John 3:3, we must be born again. Das heißt so in Johannes Kapitel 3, Vers 3, du musst von neuem geboren werden. Not just physical birth, but also a spiritual birth. Das heißt, wir müssen nicht nur eine physische Geburt erleben, sondern auch eine geistige Geburt. And I've been thinking a lot about birth lately, since I'm going to be a father again in October. Und ich habe sehr viel nachgedacht über Geburten, weil ich im Oktober wieder Vater werde. So you can pray for Isabella and for the baby. Und das wäre lieb, wenn ihr für Isabella und das Kind beten könntet. But being born again, that's salvation. Wiedergeboren zu werden, das ist die Rettung. And it means that God has provided a way. Das bedeutet, dass Gott einen Weg bereitet hat. That's the key phrase, the way. Denkt dran, also der Weg hat einen Weg bereitet. For us to have eternal life. Er hat uns einen Weg bereitet, dass wir ewiges Leben haben können. And there's a big question which has, which I always think about from time to time. Und da gibt es eine große Frage und ich denke immer wieder an diese Frage. And I wouldn't be surprised if some of you have also thought about it. Und ich wäre nicht überrascht, wenn jemand anders von euch vielleicht auch diese Frage bewegt hätte. And before I talk about it, I want to say that I'm not an expert on the subject. Bevor ich dieses Thema anrühre, möchte ich einfach sagen, ich bin da nicht ein Experte darin. So just some thoughts from me. Es sind jetzt meine Gedanken, die ich wiedergebe. Here's the question. Hier kommt die Frage. What about the millions of people that lived before Christ? Und was mit den Millionen von Leuten, die vor Christus gelebt haben? Or the people that live now but have never heard of Jesus. Oder die Leute, die heute leben, die irgendwie vielleicht nie von Jesus gehört haben. They've never heard of the Bible. Die haben nie von der Bibel gehört. Or God's promises. Oder von Gottes Verheißungen, so scheint. How do they have a chance to be saved? Wie haben sie eine Möglichkeit, errettet zu werden? Right? If they lived way before Jesus. Wenn sie vor Jesu Geburt gelebt haben. And Jesus is the way to salvation. Und Jesus dieser Weg der Errettung ist. Then how do they have their chance? Wie haben sie da eine Möglichkeit? Wie geht das? In Romans 2:5 it says that God will judge everyone. In Römer Kapitel 2 Vers 5 finden wir, dass Gott jeden richten wird. And that stubbornness, und dass eine Sturheit or pride, oder auch ein Stolz and an unrepentant heart are the characteristics that lead to God's judgment. Oder ein unbußfertiges Herz, die Merkmale sind, die zu Gottes Gericht führen. So pride in an unrepentant heart. Aber dieser Stolz, ein Herz, was keine Reue tun möchte. So I don't know how God judges, and I wouldn't dare to try and tell that. Ich weiß nicht, wie Gott richtet, und ich würde nie wagen, jetzt irgendwie darüber etwas zu sagen, wie das geht. But I think for the people that never heard the name of Jesus, that he'll look at their heart. Aber ich denke, bei den Leuten, die nie direkt von Jesus gehört haben, dass Gott auf ihr Herz schaut. It says in 1 Samuel 16:7 that he looks at the heart. Im 1. Samuel Kapitel 16 Vers 7 heißt es, dass er ja auf das Herz schaut. I think that's the most important thing. Und ich glaube, dass das am wichtigsten ist. So could it be a question of humility? Könnte es also eine Frage der Demut sein? If pride leads to judgment, wenn Stolz zum Gericht führt, the opposite is humility. Wäre genau das Gegenteil. Demut. Do they have a humble heart? Haben sie ein demütiges Herz? 1 Peter 5:5 says that God gives grace to the humble. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5, da sagt Gott, dass er dem Demütigen Gnade gibt, and he resists the proud. Aber dem Stolzen widersteht. So, maybe if people see God and turn from self-consciousness to God-consciousness with a humble heart. Vielleicht, wenn Menschen irgendwo Gott, they see God. God gives grace to the humble, so won't God give grace to anyone that humbles himself? Möchte Gott nicht jedem Gnade geben, der sich selbst demütigt? We learn in the Bible that the Old Testament believers were justified by faith. Wir lernen praktisch im Alten Testament, dass die Gläubigen des Alten Testaments gerechtfertigt wurden durch Glauben. Because Jesus had not yet died. Weil Jesus aber noch nicht gestorben ist. So they had to be justified by their faith. Mussten sie gerechtfertigt werden durch ihren Glauben. Their faith made them righteous before God. Ihr Glaube hat sie vor Gott gerecht gemacht. Of course, one day the way would still be Jesus. His blood would pay for that. Natürlich eines Tages würde dann der Weg Jesus sein, weil ja sein Blut dafür bezahlen würde. But my point is for these people who never heard the name of Jesus. Aber mein Punkt ist die Leute, die nie den Namen Jesus gehört haben. I believe God will look at their heart. Ich glaube, dass Gott auf ihr Herz schaut. And don't get me wrong. Today we have the gospel message. Bitte versteht mich nicht verkehrt. Heute haben wir das Evangelium. I believe if someone hears the gospel message that Jesus died for them. Ich glaube, wenn jemand das Evangelium hört, dass Jesus ja für sie gestorben ist. And chooses to reject that. Und die Entscheidung trifft, das für sich abzulehnen. That's pride. Dann ist das Stolz. And then there must be separation from God. Und so wird da eine Trennung von Gott sein. Because you've rejected his way. Weil du ja seinen Weg abgelehnt hast. But I believe that God will provide a way for every believer, for every person. Aber ich glaube, dass Gott einen Weg einfach bereitet hat für jede einzelne Person. I believe that he's reaching out to every person trying to get their attention. Ich glaube, dass er praktisch sich ausstreckt nach jeder einzelnen Person, um einfach ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. I love what it says in Psalm 19. Could we take a look at that, please? Ich liebe das, was da im Psalm 19 steht. Vielleicht können wir das einmal sehen. The heavens declare the glory of God. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. The skies proclaim the work of his hands. Und die Himmel, sie verkünden das Werk seiner Hände. What you see in red is my comments. Was du in rot siehst, das ist mein Kommentar. Day after day they pour forth speech. Tag für Tag bringen sie Rede hervor. So, we're talking about somebody looking at the heavens here. The heavens pour forth speech. Der da den Himmel betrachtet und es ist so, als wenn der Himmel da redet. That's God's voice, right? Es ist Gottes Stimme. Night after night they reveal knowledge. Und Nacht für Nacht offenbart sich Erkenntnis. So you can look at the heaven and you can receive revelation. Du kannst den Himmel betrachten und daraus Offenbarung empfangen. Maybe that's God's promises. Das sind vielleicht Gottes Verheißungen. They have no speech, they use no words. Sie haben keine Sprache, sie verwenden keine Worte. No sound is heard from them. Und auch kein Erklang ergeht von ihnen. Yet their voice goes into all the earth. Und doch geht ihre Stimme hinaus in alle Welt. Everyone hears it. Jeder hört es. Their words go to the ends of the world. Die Worte gehen bis an die Enden der Welt. Means everywhere. Das heißt überall hin. And I believe that God can even use the sky to reach forth and to reveal his presence through the Spirit. Und ich glaube, dass Gott selbst den Himmel verwenden kann, um sich da nach uns auszustrecken und einfach sich zu offenbaren. I believe well, we know he gave us a conscience. Wir wissen, er hat uns ein Gewissen gegeben. We have a moral compass, we can tell right or wrong. So haben wir wie so einen moralischen Kompass, der uns sagt, was richtig, was falsch ist. He created us intelligent. Er hat uns intelligent geschaffen. So that we could hear him. Auf dass wir ihn hören können. And I believe he's reaching out to everyone. Und ich glaube, dass er sich ausstreckt nach jedem einzelnen von uns. And I believe his main promise that or the main message he's trying to communicate to everyone is. Und ich glaube, diese Hauptbotschaft, die er jedem einfach weitergeben möchte, ist die. That he loves us. Nämlich die, dass er uns liebt. And I think that if someone who had never heard the name of Jesus or someone out in the middle of an unreached place. Und ich glaube, wenn jemand noch nie von dem Namen Jesus gehört hat und an einem Ort ist, wo man ihn noch nie erreicht hat mit dem Evangelium. Can recognize that there's something greater. Dass doch auch an diesem Ort die Person erkennen kann, dass es dort etwas Größeres gibt als ihn selbst. And have a humble heart. Und er so ein demütiges Herz haben kann. And choose to fear God and live a good life. Und dann die Entscheidung treffen kann, Gott zu fürchten und dann ein gottesfürchtiges Leben leben kann. That God will look at their heart. Und Gott wird da drauf schauen und so auf ihr Herz. So it's just some thoughts on a tricky subject. Das sind ein paar Gedanken über ein sehr diskutiert oder schwieriges Thema. But the point is that I believe that our God is fair and just. Aber der Punkt ist der, ich glaube, dass Gott, unser Gott, einfach fair und gerecht ist. And he's providing a way for everyone. Und dass er einfach einen Weg für jeden Einzelnen von uns bereitet. Which is ultimately Jesus. Und dieser Weg ist letztendlich Jesus. So that's the first phase. We've received salvation. Das ist diese erste Phase. Wir empfangen Errettung. Then once we receive salvation, we start to notice a change in our life. Wenn wir dann Errettung empfangen haben, dann erkennen wir, dass da eine Veränderung in uns stattfindet in unserem Leben. And we start to ask questions and get hungry. Und wir fangen an, Fragen zu stellen. Wir sind regelrecht hungrig. That brings us into the second phase. Das bringt uns dann in dieses zweite Stadium hinein. Where we want to learn the fundamentals of Christianity. Wo wir die Grundlagen des Christentums einfach lernen wollen. The learning phase. Es ist eine Lernphase. And in this phase we are very vulnerable. Und in dieser Lernphase sind wir sehr verletzlich. Because we don't know exactly what we believe yet. Weil wir nicht so genau wissen, was wir da glauben wollen. We're studying our Bible. Wir studieren die Bibel. We're spending time with other believers. Wir verbringen Zeit mit anderen Gläubigen. We're trying to learn how to walk this life with God. Und wir versuchen einfach, dieses Leben mit Gott zu gehen. And the devil knows that. Und der Teufel weiß dies. In 1 Peter 5:8 it says stay alert, watch out. Im 1. Petrus Kapitel 5 Vers 8 heißt es, seid wachsam. Because your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Denn euer Feind der Teufel, er streunt umher und er schaut nach jemanden, dem er verschlingen kann. He wants to get you when you're a new believer so that he can disable you. Er möchte dich speziell dann, wenn du ein neuer Gläubiger bist, einfach da erwischen, um dich einfach unfähig zu machen. And his target is simple, it's just to lie to you. Und wie auf dich zielt, ist ganz einfach. Er nimmt einfach eine Lüge und er wirft sie dir vor. Just to confuse you. Um dich zu verwirren. And one way he does that is with sin. Und die eine Art und Weise, wie das tut, ist mit der Sünde. Could we look at the next slide, schauen wir uns das mal an. Temptation. Versuchung. It's something everyone deals with. Wir alle haben damit zu kämpfen. In college, what I'm about to show you, I know very well from my past. Also, was ich euch da jetzt zeige, das kenne ich sehr gut einfach aus meinem eigenen Lebensweg. I've told my testimony before here. Ich habe mein Zeugnis schon einmal erzählt hier. You know, I did a few small things. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten da gemacht. Just the basic sins. So die ganz grundlegenden Sünden, die man so macht. You know, like some drugs. Drogen. Some gambling. Spielen. Small criminal activity. Kleine kriminelle Dinge. Nothing too bad, but nichts zu schlimm. For me, it's stupid, but the main thing for me was smoking marijuana. Es war irgendwie blöd, aber für mich war die Hauptsache einfach Marihuana rauchen zu können. That was my big temptation. Und das war meine Versuchung. I mean, I smoked like a chimney. Ich habe geraucht wie ein Schornstein. And that was my temptation. And da war meine Versuchung. I'll walk you through how the devil can get us. Und jetzt will ich euch mal zeigen, diesen Teufelskreis, wie der funktioniert. So, we are confronted with temptation. Wir sind mit Versuchung konfrontiert. Next step is we think, nächster I can handle this. Wir denken, naja, das kriege ich schon geregelt. We put confidence in the flesh. Und so legen wir da ein Vertrauen, eine Zuversicht ins Fleisch. And then the next step, und der nächste Schritt ist, is we end up sinning. Wir finden uns wieder als die sündigen. We indulge in temporal satisfaction. Wir genießen so zeitweilige Befriedigung. And then we say, I'm just gonna do it one more time. Und wir sagen so, naja, einmal noch. I already did it so much. Ich habe es schon so oft gemacht. What's one more time? Was bedeutet es, wenn ich es noch einmal mache? And the next? Und dann? Is then after we sin, we have guilt. Und wenn wir gesündigt haben, ist ja die Schuld. And then my favorite is, I used to always say, I'll start over tomorrow. Ich sage immer, ich werde morgen beginnen. Damit. Not right now, tomorrow. Nicht heute, morgen werde ich mit beginnen. At least I have the evening to still sin. Und dann habe ich immer noch den Abend, wo ich sündigen kann. Or then sometimes I would say, I'll start on Monday, fresh week. Oder manchmal habe ich gesagt, na Clement, ich beginne am Montag, es ist eine neue Woche, am Montag. I still got the weekend to party. Und dann kann ich am Wochenende noch ein bisschen Party machen. And then it leads back und to temptation again. So geht das immer weiter und immer weiter hinein in die Versuchung und das ist der Teufelskreis vollständig. And that's the cycle. Und da haben wir den Teufelskreis. And I remember in college, I was just living, you know, for fun. That was my thing, just to have fun. Und ich habe gesehen, wie ich im College war. Ich habe einfach nur meinen Spaß haben wollen. I remember one time I came home for Christmas to my family's house. Eines Tages geschah es, war zu Weihnachten, ich kam nach Hause, zur Familie. And we were all opening presents. Und wir machen so die Geschenke auf. And I thought, it would be really fun to just go smoke up real quick. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kann man eben einen rauchen. So I snuck downstairs into the basement. Bin runter in den Keller. I was about 18. War so 18. And I rolled one up and started smoking. Hab dann mir da einen geraucht. I locked the door. Hab die Tür zugemacht. And next thing you know, the door opens. Das nächste, was passierte, war, die Tür geht auf. And it was my mom. Das war meine Mutter. And I was like, und da saß ich da am Rauchen. Said, why on Christmas? Warum? Zu Weihnachten? I don't know. Weiß ich nicht. Just killing some brain cells. Bring ein paar Hirnzellen gerade um. And you know, I just kept doing that round and round. Und ich habe es immer und immer und immer wieder gemacht. And one day my dad called me. I was in college and he said, I'm really worried about you. Eines Tages rief ich meinen Vater an. Er rief mich im College an und sagte, schau mal, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. And he said, God told me to send you to Europe. Und er sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll dich nach Europa senden. And I said no. Ich sagte nur, na, komm nicht in Frage. And I said, I have my two dogs, I have my motorcycle, I have my apartment, I'm in college. Ich sagte nur so, kleinen Moment, ich habe meine zwei Hunde, habe ein Motorrad, ich bin im College. This was 2 months before I came to Austria. Das war 2 Monate, bevor ich nach Österreich gekommen bin. And you know, when you're stuck in that cycle, wenn du da in diesem Kreis da gefangen bist, in diesem Teufelskreis, there's a hard way and an easy way to get out of it. Da gibt es eine harte Art und Weise, wie man rauskommen kann, und es gibt aber auch eine leichte Möglichkeit. God can either rip you out of it. Gott kann dich einfach so rausreißen, like he did with me. Wie er es mit mir gemacht hat. I hung up the phone with my dad and I hopped on my motorcycle. Ich habe den Hörer aufgehängt, habe mich auf mein Motorrad gesetzt. And I took off. Und ab geht die Post. And I was getting onto the highway. Und dann fuhr ich da rauf auf die Autobahn. And it felt like God reached down with his hand and ripped my motorcycle out from underneath me. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als wenn Gott praktisch mit einer Hand nach mir gegriffen hätte und mir einfach unter den Füßen das Motorrad weggezogen hätte. I'm not saying that's what he did. I'm just saying what it felt like. Suddenly ich sag, I lost control. Hat, sondern, ich sag nur, wie es sich angefühlt hat. Ich habe die Kontrolle über das Motorrad verloren. And it just spun across the street. Und es fing jetzt an, einmal zu schleudern über die Straße. And I managed to go over the barrier on the highway. Und dann bin ich praktisch über die Straßenbegrenzung in der Mitte rübergeflogen. Rolled down and stopped. Und auf der anderen Seite niedergefallen und zum ausgerollt. And a huge truck, just like in a movie, a huge truck screeched on its brakes and stopped maybe 2 meters before. Und da war ein riesiger Truck, der praktisch wie im Film einfach da voll in die Eisen gestiegen ist und ganz kurze 2 Meter vor mir zum Halten kam. And I opened up my visor. Ich habe mein Visier geöffnet. And I said, where do you want me to go in Europe? Wann möchtest du mich in Europa haben? And I was so shook up that I went and I picked up my phone and I called my dad and I was in tears. Das hat mich so aufgerüttelt. Ich bin sofort ans Telefon, habe meinen Vater angerufen. And I said, okay, I'll go. Ich habe gesagt, ich gehe. He said, good. Okay, gut. Could I see that slide again, please? Kann ich das nochmal sehen? That's the one way. You know, it's the harder way. Das ist vielleicht der harte Weg. It's the way that cost you a lot of money in repairs. Hat mir sehr viel Geld gekostet, Reparatur und all die Dinge. But there's also another way. Und da gibt's aber noch einen anderen Weg. It's just not to believe the devil's lie. Der Weg besteht einfach darin, die Lüge des Teufels nicht zu glauben. You see, temptation will always be there. Die Versuchung wird immer dort sein. Can't do anything about it. Das kann man nicht ändern. But when we believe that, when we put confidence in our flesh, wenn wir aber glauben und dass wir da irgendwie eine Zuversicht in das Fleisch hineinsetzen können, then it's pretty much sure we're going to complete the cycle. Und dann ist es ziemlich sicher, wenn wir einfach auf unser Fleisch vertrauen, dass wir diesen ganzen Kreis einmal durchgehen werden. That's the devil's lie. Und so wirkt die Lüge des Teufels. And yeah, it's the easy way. Just guard yourself from the lie. You know the truth. Und der leichte Weg ist einfach, dass du dich bewahrst vor der Lüge, indem du die Wahrheit für dich annimmst und weißt. Because the devil wants to get us to the top, to the guilt. Der Teufel möchte, dass wir da oben hin gelangen, zu der Schuld. Because we can never experience true joy when we have guilt. Denn wenn wir Schuld haben, können wir nie echte Freude erleben. And you know, that kind of guilt can affect the way you look. Und diese Schuld, dieses Schuldgefühl kann einfach eine Einwirkung drauf haben, wie du vielleicht ausschaust. You know, they say when you're full of the Spirit, you shine. Das heißt, wenn du voll des Geistes bist, dann scheinst du. But I think if you repeat the cycle over and over and that guilt stays inside you, you can also see that visibly. Aber ich glaube umgekehrt auch, wenn du praktisch diesen Kreislauf immer wieder und immer wieder durchgehst, dass das auch irgendwo sichtbar bemerkbar macht. It can change your countenance. Es kann einfach dein Aussehen, dein Gesicht ändern. It reminds me of the story of Leonardo da Vinci and the Last Supper painting. Und das erinnert mich an die Geschichte von Leonardo da Vinci und das Gemälde vom Abendmahl. He needed a model to paint Jesus for the Last Supper painting. Er brauchte ein Modell, um Jesus zu porträtieren für das Abendmahl. And he searched all over Italy to find someone who looked pure and innocent. Und er durchstreifte ganz Italien, um jemanden zu finden, der wirklich unschuldig und so rein ausschaute. And so he found his model and he painted him. Und er fand jemanden, der ihm Modell stehen wollte, and und hat ihn gemalt. He painted all the rest of the disciples. Und danach hat er sich dran gemacht, die ganzen übrigen Jünger zu malen. And some years later, he needed to find a model for Judas. Und als er schließlich so weit war, suchte er ein Modell für den Judas. And we know Judas betrayed Jesus. Und wir wissen ja, dass Judas der Verräter war und der Jesus verraten hatte. For 30 pieces of silver and then killed himself. Verraten hat für 30 Silberstücke und sich dann umgebracht hat. And so he looked for someone who really looked, you know, ugly and tough and looked like he bore the weight of betrayal on his face. Und er hat nach jemandem geschaut, der einfach hässlich ausschaut, der so ein hartgesottener Typ war und einfach diese Hässigkeit eines Verräters hatte in seinem Gesicht geschrieben. And he heard there's a man in Rome in prison who looks like that. Und er hat davon gehört, dass da einen Mann im römischen Gefängnis gab, der genauso ausschaute. So he went to look at the man and he found him. Er suchte nach diesem Mann und er fand ihn auch. He said, he's perfect. Und er sagte, das ist er, das ist perfekt. He got permission to paint him. Er erhielt die Erlaubnis, ihn auch zu malen. And when he was done, he said, I'm finished. Take the prisoner away. Und als er fertig war mit dem Malen, sagte er, schau, ich bin fertig, ihr könnt ihn jetzt abführen. And the prisoner turned to him and said, Leonardo, don't you know who I am? Und dieser Gefangene, er drehte sich um und sagt, Leonardo, weißt du nicht, wer ich bin? And he said, no, before I saw you in prison, I've never seen you. Also bevor ich dich hier im Gefängnis gesehen habe, habe ich dich nie zuvor gesehen. Wer bist du? And he looked to God and he said, oh God, have I really fallen so low? Und er schaute nur zu Gott, sagt, Gott, bin ich so tief gefallen? I'm the same man you used to paint Jesus. Ich bin der gleiche Mann, den er als Jesus gemalt hatte. And that's what the sin cycle can do to you. Und das ist das, was dieser Sündenkreislauf dir antun kann. And I believe it can really even change our appearance. Und ich glaube, das geht so weit, dass es einfach unser Aussehen verändern kann. And when I was in college and I was going through this, I used to ask God this question. Und als ich im College war und da einfach mitten in diesem Teufelskreis drin war, habe ich Gott diese Frage gestellt. If, as I said, I was saved when I was 7 or 8. Wie ich bereits gesagt habe, ich bin ja gerettet worden im Alter von 7. So if I keep living in this cycle in sin, am I really saved? Ich habe mir diese Frage gestellt, wenn ich da immer wieder in diesem Kreislauf da drin lebe, kann ich wirklich gerettet sein? You know, it had become habit for me. Es ist für mich zu einer Gewohnheit geworden. And so I questioned, am I really saved? Und so habe ich mir die Frage gestellt, habe es überhaupt in Frage gestellt, ob ich gerettet bin. You know, it's just the devil's confusion. Und da kommt die Verwirrung des Teufels hinein. I'm looking to God for an answer, for help. Und ich schaue zu Gott und ich möchte Hilfe und eine Antwort bekommen. Which shows I have a relationship with him. Das zeigt doch, dass ich eine Beziehung mit ihm habe. But the devil's confusing me to question if I'm even saved. Aber der Teufel möchte mich verwirren, um überhaupt in Frage zu stellen, ob ich gerettet bin. And that's not the truth. Und das ist nicht die Wahrheit. The truth is we have grace. Die Wahrheit ist, dass wir Gnade haben. You know, when you touch truth, you touch grace. Wenn du Wahrheit berührst, berührst du auch die Gnade. When you touch grace, you touch truth. Und wenn du die Gnade berührst, berührst du auch die Wahrheit. Grace is a person. Gnade ist eine Person. It's Jesus. Es ist Jesus. And Romans 8 tells us that there is no condemnation. Und Römer 8 sagt uns, dass da keine Verdammnis ist. Could we look at that slide? Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Can we all say that together? Können wir das alle zusammen sagen? Let's try English. Im Englischen? There is now no condemnation. There's now no condemnation. For those in Christ Jesus. For those who are in Christ Jesus. Perfect unison. Sehr gut. And that word no, it's odious in the Greek. Das Wort keine ist im Griechischen das Wort odias. It means not a single one. Das heißt nicht eine einzige. There's not a single ounce of condemnation for those in Christ Jesus. Es ist nicht ein einziges Gramm Verdammung für die, die in Christus Jesus sind. You know, when the woman who committed adultery was brought before Jesus. als die Frau, die den im Ehebruch ertappt war, vor Jesus gebracht wurde. And they said, we want to stone her. What do you say, Jesus? Und sie nur sagten, wir wollen sie steinigen. Was sagst du, Jesus? He reached down and he touched the ground. Er beugte sich runter und rührte den Boden an. And I've heard some say that the ground that he wrote on was the same kind of stone that was used to write the Ten Commandments on. Ich glaube, dass dieser Boden, auf den er da gereicht hat, der gleiche Boden war, wie der Stein, auf den er die 10 Gebote geschrieben hat. Don't know it, I've just heard it. Ich weiß es nicht, also die Art von Stein. To look at them and say, I know the law, I wrote the law. Einfach um ihn da anzudeuten, schau, ich kenne das Gesetz, ich habe es mit meinem Finger geschrieben. You without sin cast the first stone. Wenn ihr keine Sünde habt, dann werft den ersten Stein. They all left. Sie waren alle weg. And Jesus said to the woman, where are your condemners? Und Jesus sagt zu der Frau, wo sind deine Richter? They're all gone. Deine Ankläger vielmehr, sind alle weg. I don't condemn you either, go and sin no more. Auch ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. First, no condemnation. Das erste ist keine Verdammung. Then go and sin no more. Das zweite ist, dann sündige nicht mehr. Sometimes we do the opposite. Manchmal verdrehen wir das. You know, someone wrongs us. Jemand tut uns etwas Falsches an. We condemn them. Wir verdammen sie. And then we wait for an apology. Und dann warten wir darauf, dass sie sich entschuldigen. You know, that's the law. Und das ist das Gesetz. The law was bring a sacrifice. You're condemned and bring a sacrifice. Das Gesetz sagt, du bist verdammt und bring ein Opfer. Once you've given the sacrifice, there's no more condemnation. Wenn du dann dein Opfer gebracht hast, dann gibt es keine Verdammung mehr. But we don't have that. Aber wir haben das nicht mehr. We have no condemnation. Christ already is the sacrifice. Wir haben für immer keine Verdammnis, weil Jesus ja bereits das Opfer ist. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. We need to go to God for mercy every single day. Wir müssen einfach zu Gott kommen, um seine Barmherzigkeit bitten, jeden einzelnen Tag. Every single morning I sit in my car. Jeden einzelnen Morgen sitze ich in meinem Auto. And I go to God for mercy. Und ich gehe vor Gott und ich bitte ihn um Barmherzigkeit. And somehow I manage to sin every day. It's unbelievable. Irgendwie schaffe ich das. Ich sündige jeden Tag. You know, es ist unglaublich. Something, a wrong thought or wrong action. Irgendwie da verkehrte Gedanken oder auch falsche Taten. And I need to go to God for mercy. Und ich muss zu Gott kommen und um seine Barmherzigkeit bitten. And in the learning phase, we need to hold fast to the truth. Und in dieser Lernphase müssen wir an der Wahrheit festhalten. Which is Romans 8:1. Und das ist diese Wahrheit von Römer Kapitel 8, Vers 1. There is no condemnation in Christ. In Christ, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. And once we understand the truth, und wenn wir die Wahrheit verstehen, we're ready to move into phase 3. Und dann sind wir bereit, auch in die Phase 3 einzusteigen. Which is the effective Christian stage. Das ist dieses Stadium oder diese Phase des effektiven christlichen Wandels. And here we can experience the life that God wants us to live. Und hier können wir das Leben einfach erleben, was Gott uns ja leben lassen möchte. Very much dependent on Christ. Ja, ganz und gar abhängig von Christus. Still having troubles, of course. Natürlich auch hier und da immer wieder Schwierigkeiten. But understanding grace and understanding truth. Aber wir sind dann Leute, die Gnade und Wahrheit verstehen. And then comes the question, what is my purpose? Und dann kommt diese Frage, was ist mein Zweck? And I struggled forever to try and put a label on my purpose. Und ich habe nach so lange und immer wieder mich da abgemüht, irgendwie da ein Etikett zu finden für meinen Zweck. You know, what does God want me to do in my life for him? Einfach irgendwie so wie so eine Überschrift praktisch. Was möchte Gott, was ich einfach mit meinem Leben für ihn tun soll? You know, I tried a bunch of ministries. Ich habe verschiedene Dienste ausprobiert. Is it I led a Bible study? Is that my purpose? Ist mein Zweck, eine Bibelrunde zu führen? Or I went to Liberia. Oder Liberia, ist das Thema? Or I'm NG organizer. Und ich bin der Organisator von Next Generation. You know, trying to put some kind of significance on what I do. Und ich möchte versuchen, da irgendwie da eine bestimmte Bedeutung aus dem, was ich tue, zu beziehen. But we don't need a label. Aber wir brauchen dieses Etikett nicht. And I struggle also. I recently struggled with the question of my purpose because I work in the world. Und erst kürzlich habe ich mich einfach so abgemüht damit, diesen Gedanken, wie ist das da praktisch, da ist mein Zweck und dann ist meine Arbeit hier in der Welt. I just felt like 40 hours a week selling stuff. Einfach 40 Stunden die Woche irgendwelche Dinge da vertreiben und verkaufen. There's no eternal perspective, there's no eternal aspect to that. Wo ist da irgendwie ein ewiger Sinn drin? And you know, I look at Pastor Rob, he eats, breathes and sleeps ministry. Ich schaue mir Pastor Rob an und ich sehe praktisch, wie er ob er isst, ob er schläft oder ob er atmet. Er atmet einfach Dienst. And I desire to spend all of my time in ministry. Und es ist einfach mein Verlangen, mein Wunsch, dass meine ganze Zeit einfach auch als ein Diener oder im Dienst verbringe. But that's not for everyone. Aber das gilt nicht so für alle. God has to also give you a provision to live in ministry. Und Gott muss dir auch einfach da das Notwendige bereitstellen, dass du auch im Vollzeitdienst bist. And sometimes I see people doing the opposite. Manchmal sehe ich genau das Gegenteil. Instead of sitting at work wishing they were in ministry, anstatt dass sie da bei der Arbeit sitzen und denken, oh, ich wäre so gerne im vollzeitlichen Dienst. They just quit their jobs and go into ministry, but they have no provision. Sie kündigen einfach ihre Arbeit und dann gehen sie in den Dienst hinein, aber sie haben eigentlich nicht das, was dazu braucht. God's order is God, family, church. Gottes Ordnung ist Gott, Familie, Gemeinde. That doesn't mean we can forsake church for our family. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Gemeinde irgendwie da vernachlässigen für unsere Familie. There has to be a balance. Es muss eine Ausgewogenheit sein. God always brings balance. Gott bringt immer ein Gleichgewicht hinein. You know, the Bible says, forsake not the assembling together. Die Bibel sagt, vernachlässigt nicht das Versammeln zusammen. Means we need to be assembling together with other Christians. Das bedeutet, wir müssen uns versammeln mit anderen Christen. Doesn't necessarily need to be in a building. The church, the building is just the eggshell. Das muss nicht notwendigerweise ein Gebäude sein. Das ist einfach nur wie eine Hülle dafür. But no matter where we are in life, we need to be meeting together with other Christians, getting involved, having a plan to impact the people around us. Aber egal, us. Wo wir im Leben stehen, wir müssen uns versammeln und wir müssen gemeinsam einen Plan entwickeln, wie wir einfach eine Wirkung haben können. But the Bible also says, a man shouldn't be lazy and he should take care for his family. Aber die Bibel sagt auch, dass ein Mann nicht faul sein sollte und er sollte sich um seine Familie kümmern. So we need to have that balance. Und da muss diese Ausgewogenheit sein. And my purpose is not going to be, you know, do I work doing this or what my ministry is in. Und es geht nicht darum, praktisch, jetzt arbeite ich da oder soll ich lieber praktisch denken, was für einen Dienst ich habe. Your purpose is just to fix your eyes on Jesus. Dein Zweck, deine Bestimmung besteht darin, deine Augen auf Jesus zu halten. It can't just be one thing, because it's always going to change. Das kann nur eine Sache sein, denn ansonsten würde sich immer ändern. If you're getting fresh instruction from God daily, then your purpose is going to change daily. Denn wenn du frische Anweisungen von Gott bekommst, dann ändert sich ja einfach dein Zweck jeden Tag. If you don't have kids, wait till you get kids. Und wenn du keine Kinder hast, warte bis du Kinder hast. They'll seriously change your priority. Die werden einfach ganz sicher deine Prioritäten ändern. And our purpose is to simply fix our eyes on Jesus. Und unser Zweck ist einfach der, dass wir unsere Augen ganz einfach auf Jesus setzen. In Matthew 14 it talks about the story of Jesus walking on the water. In Matthäus Kapitel 14 sehen wir, wie Jesus auf dem Wasser wandelt. And it says in the fourth watch in the night Jesus came to them. Und es heißt, dass bei der vierten Nachtwache Jesus da übers Wasser zu ihnen kam. What they used to do is from 9 till 12 was the first watch. Die erste Wache war von 9 bis 12. 6 to 9. Von 6 bis 9. From 9 to 12 was the second watch. Von 9 bis 12 war die zweite. From 12 to 3 was the third. Von 12 bis 3 war die dritte. And from 3 to 6 was the fourth. Und von 3 bis 6 in der Früh war die vierte Wache. And that's how they did it on the boats. Somebody had to sleep, somebody had to stay awake. So war das auf so einem Boot. Jemand konnte schlafen, jemand musste wachen, die anderen konnten schlafen. And the Bible says that Jesus came in the fourth watch. Und die Bibel sagt, dass Jesus genau in dieser vierten Wache kam. Or some translations say 3 in the morning or also zwischen 3 und 6 in der Früh. But the point is that it's always the darkest hour before dawn. Es ist immer am finstersten kurz vor dem Sonnenaufgang. And in your storm. Und in deinem Sturm. In your darkest hour. In deiner tiefsten Finsternis. You can be sure Jesus is going to come walking right to you. Kannst du einfach ganz sicher sein, dass Jesus da auf dem Wasser dir entgegenkommt. And what did Peter say? He said, Lord, if that's you, command me to come out and meet you. Und was hat Petrus gesagt? Wenn du das bist, Jesus, dann befehle mir, dass ich rauskomme aus dem Boot und zu dir komme. Jesus said, come. Jesus sagt, komm. And as long as Peter had his eyes fixed on Jesus. Und solange die Augen von Petrus auf die Augen von Jesus fixiert waren. He was like Jesus. War er genauso wie Jesus. He was walking on the water. Er ging auf dem Wasser. As soon as his eyes went down, he went down. Im selben Moment, wo seine Augen einfach von ihm sich abwandten, ging er auch unter. And in our life, in our purpose. In unserem Leben, in unserem Zweck. As long as we have our eyes fixed on Jesus. Solange wir unsere Augen auf Jesus fixiert haben. We'll be like Jesus. Werden wir so sein wie Jesus. And he's gonna guide us through our storm. Und er wird uns einfach da durch den Sturm durchführen. And guide us through our trials. und auch uns durchführen durch die verschiedenen Versuchungen. My dad compares Christians to diamonds in his second book. In seinem zweiten Buch vergleicht mein Vater Christen mit Diamanten. You know how a diamond has to be cut many times to reach its level of perfection. Ein Diamant muss viele Male geschnitten werden, bevor er da wirklich zur Vollkommenheit gelangt. God is just cutting a piece of us and cutting a piece out of our life, saying you don't need that. Gott schneidet einfach Dinge aus dem Leben weg. Das brauchst du nicht. Und tschack, und weg. And then he holds us up to the light. Und dann hält er uns gegen das Licht. Which is Jesus. Und das Licht ist Jesus. And he sees how well we reflect the light of Jesus through us. Wie das Licht einfach uns durchstrahlt und auch wie das Licht Jesu reflektieren. And the point is that our purpose is to draw life from Jesus every day. Und unser Zweck besteht darin, dass wir unser Leben von Jesus jeden Tag beziehen. And then we get the eternal perspective on everything we do. Und dann haben wir diese ewige Perspektive in allem, was wir tun. And then it's easier to trust God through the trials. Und dann wird es viel leichter, einfach Gott auch in den Versuchungen zu vertrauen. And often I hear people say to me, you know, I believe in God, but there's just no fire in my life, no excitement in my Christian walk. Oftmals höre ich die Leute so reden, sagen, ja, ich glaube an Gott, aber es ist irgendwie kein Feuer in meinem Leben. And we've heard it a million times, but do you know the secret? Wir haben es schon millionenfach gehört, aber kennt ihr das Geheimnis? It's this thing right here. Es ist genau das hier. This is the secret to having a great walk with God. Das ist das Geheimnis, einfach einen großartigen Wandel mit Gott zu haben. It's to get in the Bible every day. Es besteht einfach darin, in die Bibel hineinzugehen, jeden Tag. It's his word. Es ist sein Wort. And it comes to life when we read it. Und es wird lebendig, wenn wir es lesen. Könnt ihr das vorstellen? But all too often we forget to read it. Aber wie oft vergessen wir es, das zu lesen? And then we get familiar. Und dann werden wir zu vertraut damit. And if we would just spend time seriously before the Lord in the word. Und wenn wir wirklich Zeit verbringen vor dem Herrn in seinem Wort, we'd catch on fire. Und dann fangen wir Feuer. You know, we're lucky to have this. Und wir sind so glücklich, dass wir es haben. You know, people that lived before Christ way back when, or people in the middle of the jungle, they don't have it. Leute vor Christus, die hatten das so nicht wie wir. It's oder irgendwo in dem Dschungel. Sie haben es vielleicht nicht. So our purpose is to draw life from Jesus. Unser Zweck besteht darin, dass wir einfach unser Leben von Jesus her beziehen. To daily seek fresh instruction from him. Und so einfach jeden Tag ganz frisch neue Anweisungen von ihm empfangen. So in the introduction phase, also in dieser Einleitungsphase, God has provided the way for salvation. Hat Gott einfach den Weg der Errettung für uns bereitet. In the learning phase, in dieser Lernphase, God has provided the truth. Hat Gott uns mit der Wahrheit versorgt. So there's no condemnation. Mit der Wahrheit, dass da keine Verdammnis ist. And in the effective Christian stage, und dann die wirksame christliche Stadium ist, God has provided the life to draw our purpose from. Gott hat auch das Leben uns bereitet, wovon wir unseren Zweck her beziehen können. The way, the truth and the life. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. That's the Christian walk. Und das ist der christliche Wandel. Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth and the life. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 14 Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. And no man come to the Father but through me. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In the introduction phase we come and receive salvation. In dieser Einführungsphase kommen wir und wir empfangen die Errettung. In the learning phase we grow in God's truth. In der Lernphase wachsen wir in Gottes Wahrheit. In the effective Christian phase we go and live out our purpose. Und in dieser Wirkungsphase gehen wir hin und wir leben unseren Glauben aus. The way, the truth, the life. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. We come, we grow, we go. Wir kommen, wir wachsen und wir gehen raus. Amen. Amen.